HR2 Kultur. Feature. Und dazu begrüßt sie Dorothee Meyer-Karweg. In den kommenden Wochen möchten wir hier auf diesem Sendeplatz an einen besonderen Menschen erinnern, an den Wissenschaftler und Gelehrten Alexander von Humboldt. Das elterliche Erbe ermöglichte ihm von 1799 bis 1804 eine große Forschungsreise nach Amerika zu unternehmen. Eine zweite große Reise führte ihn nach Russland. In dieser ersten Folge unserer achteiligen Reihe geben wir eine Übersicht über sein Leben. Sie finden die Sendung auch in der ARD Audiothek. Alexander von Humboldts unbekannter Kosmos. Kapitel 1. Humboldts Welt. Ein biografisches Porträt. Feature von Hans Sarkovic. Nachdem ich im elterlichen Hause eine sorgfältige Erziehung sowie den Unterricht durch die namhaftesten Gelehrten von Berlin hatte genießen dürfen, schloss ich meine Studien an den Universitäten von Göttingen und Frankfurt ab. Für das Finanzwesen bestimmt, verbrachte ich darauf ein Jahr an der Handelsakademie zu Hamburg, einer Ausbildungsstätte für Kaufleute sowie für Personen, die im Staatsdienst für Handel, Banken und Manufakturen zuständig sind. Mit diesen Sätzen begann Alexander von Humboldt seine Lebensskizze, die er im Mai 1799 für den spanischen König schrieb. Der junge Wissenschaftler stand kurz davor, seinen Lebenstraum zu verwirklichen und die spanischen Kolonien in Süd- und Mittelamerika zu bereisen. Der Beginn seiner Lebensbeschreibung lässt noch nicht erkennen, welche Bedeutung Humboldt für die Naturwissenschaften des 19. Jahrhunderts und weit darüber hinaus gewinnen sollte. Da war jemand für den Staatsdienst im Königreich Preußen ausgebildet worden, ein Fachmann für Produktion, Handel und Finanzen. Ernsthaft scheint Humboldt diesen Karriereweg aber nicht erwogen zu haben. Die Lebensskizze ist in der großen Edition von Humboldts sämtlichen Schriften enthalten, die 2019 zu Humboldts 250. Geburtstag erschien. Die Herausgeber der 10 Bände mit Texten aus Zeitungen, Zeitschriften und Sammelbänden sind Oliver Lubrich und Thomas Nährlich von der Universität Bern. Für Oliver Lubrich war es eine Überraschung, wie viele Aufsätze von Humboldt nach ihrem ersten Erscheinen nie mehr gedruckt wurden. Eine Antwort auf diese Frage könnte sein, dass die Artikel, Aufsätze und Essays bisher noch nicht komplett erfasst waren. Sie sind verstreut über den Erdball und in verschiedenen Sprachen erschienen. Aber welchen Gewinn bringt es, diese Texte zu kennen? Oliver Lubrich? Wenn wir jetzt in der Lage sind, Humboldts Publikationen zu überschauen, Humboldts Publikationen in Zeitungen und Zeitschriften, die rund 1000 Texte, 1000 verschiedenen Artikel, die zu seinen Lebzeiten international erschienen sind, dann ergibt sich dadurch eine sehr genaue Publikationsbiografie. 1000 Texte in 70 Jahren, das bedeutet etwa ein Artikel pro Monat. Das ist eine sehr kontinuierliche, sehr differenzierte und genaue Publikationsbiografie. Wir können an diesen Schriften, also an den unselbstständig, das heißt nicht in Buchform erschienenen Artikeln und Aufsätzen, nachvollziehen, wie sich Humboldts Denken und Schreiben verändert von 1789 bis 1859. Wir können beobachten, wie sich seine Forschungsinteressen verschieben, wie bestimmte Themen, Kolonialismus, Sklaverei, Pflanzenwissenschaft, aber auch konstant werden, wie sich Humboldt politisch engagiert, und wir erhalten 1000 Informationen über sein Leben. Als er seine Lebensskizze verfasste, war er noch keine 30 Jahre alt. Geboren am 14. September 1769 in Berlin. Sein Vater, Alexander Georg von Humboldt, war preußischer Offizier und Kammerherr der Kronprinzessin. Die Mutter, Marie Elisabeth, entstammte einer hugenottischen Familie, die es zu einem erheblichen Vermögen gebracht hatte. Alexander und sein zwei Jahre zuvor geborener Bruder Wilhelm wuchsen in Schloss Tegel bei Berlin auf und wurden, wie es damals in adligen Kreisen üblich war, von Hauslehrern unterrichtet. Man sprach Deutsch und Französisch. Und das bestimmt auch seine spätere publizistische Tätigkeit. Er veröffentlicht die Mehrzahl seiner Bücher auf Französisch und sehr viele Artikel auf Deutsch, auf Französisch, Latein und in anderen Sprachen. Er war mindestens ein franco-preußischer Autor, ein deutsch-französischer Autor und sozusagen von Hause aus kosmopolitisch international. Dass Alexander schon bei seinen Hauslehrern ein naturwissenschaftliches Verständnis gezeigt hat, ist nicht belegt. Was sich aber sehr früh zeigte, war sein zeichnerisches Talent. Bereits als Jugendlicher nahm er an Akademieausstellungen teil und genoss seine künstlerische Ausbildung. Auf seinen Expeditionen war er später nicht auf die Hilfe von professionellen Zeichnern und Malern angewiesen. In seinem Nachlass in Berlin und Krakau haben sich mehr als 400 Bilder von ihm erhalten. Oliver Lubrich? Er zeichnete Tiere, Pflanzen, Landschaften, aber auch Diagramme, astronomische Konstellationen und mathematische Berechnungen. Er ist einer derjenigen Naturforscher, die sich früh mit Datenvisualisierung beschäftigten. Er entwirft das, was wir heute Infografiken nennen würden, also etwa sein Versuch, die Geografie der Pflanzen in den Anden an einer Querschnittsfläche des Chimborazo darzustellen, ist das, was man heute eine Infografik bezeichnen würde. Seine Schriften und Bücher enthalten mehr als 1500 gedruckte Abbildungen, die dann in der Regel arbeitsteilig entstanden. Das heißt, häufig gibt es Vorlagen von Humboldt, die er gezeichnet hat, die übergibt er an Künstler, die sie dann ausfertigen, präzisieren, ausarbeiten. Die wiederum werden dann gestochen und am Ende in der Regel koloriert und schließlich gedruckt. Und auf diese Weise ist das ein ausgesprochen umfangreiches grafisches Gesamtwerk, das in Humboldts Schriften eben einen beträchtlichen Anteil ausmacht, neben seinen Texten. 1779, Alexander war gerade erst 9 Jahre alt, starb sein Vater. Die Erziehung lag nun in den Händen der Mutter, die ihre beiden Söhne auf das Karriereziel preußischer Staatsdienst vorbereiten wollte. Zunächst folgte Alexander auch den Wünschen seiner Mutter, zu der er ein distanziertes Verhältnis hatte, und studierte mit seinem Bruder Wilhelm ab Herbst 1787 ein Semester an der Universität in Frankfurt an der Oder, um sich auf seine künftige Tätigkeit als Beamter vorzubereiten. Das Studium war eine einzige Enttäuschung. Und während Wilhelm nach Göttingen wechselte, ging Alexander für ein Jahr nach Berlin zurück, wo die Familie eine Stadtwohnung besaß. In den Salons, wo sich das geistige Berlin traf, knüpfte er Verbindungen und beeindruckte als ausgezeichneter Tänzer. Aber seine Unruhe, die damals noch nicht hyperaktiv genannt wurde, suchte nach dem, was ihn wirklich interessierte. In dem berühmten Berliner Botaniker Karl Ludwig Wildenow fand er einen Freund und Lehrer. Wildenow verstärkte Humboldts Interesse für Pflanzen und schürte die Sehnsucht des 19-Jährigen, in die tropischen Länder zu reisen. Die erste Frucht dieser Leidenschaft ist ein Aufsatz, den Humboldt am 1. Januar 1789 in französischer Sprache in der Gazette Littéraire veröffentlichte. Der Artikel in Briefform über den Giftbaum, der in Asien Boa upas oder Bohorn upas heißt, fasst die Forschungsergebnisse des schwedischen Botanikers Carl Peter Thunberg zusammen. Es ist der erste gedruckte Text von ihm. Der Giftbaum, 1789. Der Boa upas wächst vor allem auf den Inseln Java, Sumatra, Borneo, Balea und Makassar. Er liebt kahle Berge und Wüsten. Ein unfruchtbarer, trockener oder eher aschenähnlicher Boden deutet sein Vorkommen an. Kein Baum, nicht einmal Gras, kann in seinem Schatten wachsen. Im Umkreis eines Steinwurfs um diesen Baum, schreibt Thunberg, sei die Erde wie verbrannt. Allerdings, fügt er als Parenthese hinzu, pro certo venditatur, wie man sagt. Womit er ziemlich deutlich macht, dass dies nur ein volkstümliches Gerücht ist. Der Saft dieses abscheulichen Baumes ist ein schwärzliches Harz, das sich in der Hitze des Feuers auflöst. Dieser Saft ist sehr schwer zu sammeln, man gewinnt ihn nicht ohne Gefahr. Da die Ausdünstungen des Baumes äußerst schädlich sind, kann man sich ihm nur mit größter Vorsicht nähern. Diese Schwierigkeiten und Risiken treiben den Preis des Giftes hoch. Die Inder fangen diesen tödlichen Saft mit langen Bambusrohren auf. Sie spitzen diese Rohre an einem Ende zu und stoßen sie in den Baum. Die durch diesen Vorgang aufgespaltene Rinde entledigt sich sofort ihres schwärzlichen Saftes, der in dicken Tropfen in die Rohre fließt. 15 oder 20 Bambusrohre werden auf solche Weise in den Baum gebohrt. 3 oder 4 Tage später zieht man sie gefüllt mit dem tödlichen Gift heraus. Wenn die Bewohner von Celebes von einem Feind angegriffen werden, lassen sie aus ihrem Arsenal oder Depot alle Bambusrohre holen, die das tödliche Gift enthalten. Die Amputation, dieses universelle Heilmittel in der Chirurgie, ist für diejenigen, die von vergifteten Pfeilen verletzt wurden, vollkommen nutzlos. Es sind innerlich angewandte Mittel vonnöten. Die einen haben geschrieben, im Umkreis von 10 bis 12 Meilen wachse kein Baum und kein Strauch, nicht einmal Gras. Die anderen berichten, dass man im Umkreis von 15 bis 18 Meilen weder Mensch noch Tier, nicht einmal einen Fisch im Wasser findet. Herr Thunberg merkt an, dass insbesondere die Priester Interesse daran hätten, solche Irrtümer zu verbreiten, welche das einfache Volk allzu gern aufnehme. Voltaire würde sagen, dies beweise, dass die Priester sich auch unter dem Äquator nicht ändern. Wir enthalten uns eines Urteils darüber und begnügen uns damit, das traurige Los der Sterblichen zu beklagen, die auf ihre sogenannten Brüder hereinfallen. Man darf daran zweifeln, dass die Unfruchtbarkeit, die alle Autoren erwähnen, zu Recht den giftigen Ausdünstungen des Boa Upas zugeschrieben wird. Es kann gut sein, dass dieser Baum sich in einem Boden wohlfühlt, aus dem keine andere Pflanze ihre Nahrung ziehen könnte. Ein einsamer Wacholderstrauch, der in einer Felsspalte wächst, beweist ganz sicher nicht, dass er jede Vegetation um sich herum unterdrückt. All das zeigt Ihnen, mein Herr, dass der Boa Upas eines der seltsamsten Phänomene der Natur ist. Es wäre zu wünschen, dass ein Naturforscher die Mittel hätte, diesen gefährlichen Baum gründlich zu untersuchen. Oliver Lubrich sieht in dieser ersten Publikation schon viele charakteristische Merkmale von Humboldts Schreiben und Denken. Er entwickelt eine Hypothese, die man im Rückblick pflanzengeografisch und vielleicht sogar schon proto-evolutionistisch nennen kann. Seine Idee ist nämlich die, womöglich ist gar nicht dieser Baum, der Bohon Upas, so giftig, dass in seiner Umgebung angeblich nichts wachse, sondern er ist unter Umständen besonders gut angepasst an ein sehr karges, an sich lebensfeindliches Terrain, an eine schwierige Umwelt. Und was außerdem in diesem Text auffällt, ist Humboldts republikanisches Ethos. Wir befinden uns immerhin im Jahr der Französischen Revolution, kurz vor der Revolution. Humboldt zitiert Voltaire, kritisiert sehr scharf die Kirche, die Priester, die sich Aberglauben der Eingeborenen zunutze machten, und er kritisiert den Kolonialismus. Das heißt, bereits mit diesem ersten Text hat Humboldt seine Lebensthemen gefunden, Botanik und Pflanzengeografie. Im Rückblick würden wir sagen Ökologie, das Verhältnis der Arten zu ihrer Umwelt einerseits und der Kolonialismus und seine Kritik andererseits. Ende April 1789 schrieb sich Humboldt an der Universität Göttingen ein, um sein Studium fortzusetzen. Allerdings interessierte er sich auch dort mehr für die Naturwissenschaften als für die Staatsverwaltung. An der Universität lernte er den Physiker Georg Christoph Lichtenberg und den Anatomen Johann Friedrich Blumenbach kennen. Blumenbach zum Beispiel spielt für Humboldt eine wichtige Rolle. Noch in Amerika, in seiner amerikanischen Reise, sammelt er Schädel aus einem Grab eines eingeborenen Volkes, um diese Blumenbach zu übergeben bzw. zu schicken. Das heißt, die Naturforschung und Schädelkunde Blumenbachs spielt für ihn durchaus eine gewisse Rolle in seinen anthropologischen Studien und Fragestellungen. In Göttingen begegnete er auch Georg Forster zum ersten Mal. Forster hatte in den Jahren 1774-75 zusammen mit seinem Vater an der zweiten Weltumsegelung von James Cook teilgenommen und war ein berühmter Mann. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann legt in seinem Roman Die Vermessung der Welt die erste Begegnung der beiden in die Zeit kurz vor der Abreise Humboldts und lässt Forster prophetische Worte sprechen. Kurz vor seiner Abreise lernte er den berühmten Georg Forster kennen. Er hatte mit Cook die Welt umrundet und mehr gesehen als irgendein anderer Mensch aus Deutschland. Jetzt war er eine Legende. Er selbst wolle auch reisen, sagte Humboldt. Forster nickte. Mancher wolle das. Und jeder bereue es später. Warum? Weil man nie zurückkommen könne. Eben davon handle das Gleichnis von Odysseus und den Sirenen. Es helfe nicht, sich an den Mast zu binden. Auch als Davongekommener erhole man sich nicht von der Nähe des Fremden. Zwischen den beiden entwickelte sich eine innige, aber nur kurze Freundschaft. Nachdem Humboldt seine Studien in Göttingen beendet hatte, reiste er mit Forster im März 1790 von Mainz über den Rhein in die Niederlande, dann nach England und Frankreich. Für Humboldt wurde vor allem der Aufenthalt in England, wo er die für die damalige Zeit hochmodernen Bergwerke besichtigte, zum prägenden Ereignis. Und das hatte Folgen. Nach meiner Rückkehr aus England widmete ich mich dem Studium der praktischen Bergwerkskunde zu Freiberg und im Harz. Nachdem ich diese und jene nützlichen Versuche zur Einsparung von Brennstoff beim Salzsieden unternommen und ein kleines Werk über diesen Gegenstand veröffentlicht hatte, sandte mich der König nach Polen und in das Innere Deutschlands, um die Salzminen von Wieliczka, Hallein und Berchtesgaden zu untersuchen. Die dort von mir gezeichneten Karten waren dienlich für die neuen Salzwerke von Magdeburg. Obwohl ich noch keine 8 Monate im Dienst gewesen war, ernannte mich Seine Majestät bei der Anbindung der fränkischen Fürstentümer an die Krone zum Direktor der Bergwerke in jener Provinz, in der die Arbeiten seit einem Jahrhundert stillgestanden hatten. Ich blieb 3 Jahre in diesem Fach beschäftigt. Und meine Unternehmungen gelangen so glücklich, dass die Alaun, Kobalt und sogar die Goldminen von Goldkronach bald Vorteile für die königliche Schatzkammer erbrachten. Humboldt beließ es nicht dabei, vom Schreibtisch aus die Verbesserungen vorzunehmen, wie der Herausgeber seiner sämtlichen Schriften Oliver Lubrich betont. Humboldt setzt sich mit Technologie auseinander, einerseits mit Erfindungen anderer, die er zum Teil bespricht in Publikationen, in Rezensionen, und andererseits entwickelt er selbst Apparate. Und zwar, heute würden wir sagen, mit dem Interesse des Arbeitsschutzes. Ihm geht es um die Frage, wie lässt sich die Sicherheit der Bergleute unter Tage verbessern. Das ist für Humboldt wichtig von seinen frühen Forschungsbeiträgen an. Wie lässt sich Wissenschaft nutzbar machen zum Wohle der Menschen? Neben seinen Anstrengungen, den Ertrag der Bergwerke zu steigern und die Sicherheit der dort Beschäftigten zu verbessern, widmete er sich auch den Pflanzen, die in Stollen und Schächten mit extrem wenig Licht auskommen, und verfasste über sie 1793 eine eigene Untersuchung. Zu jener Zeit veröffentlichte ich auch ein botanisches Werk, Flora Fribergensis, die chemische Physiologie der Pflanzen, in verschiedene Sprachen übersetzt. Sowie eine große Zahl von Abhandlungen zur Physik und Chemie, die zum Teil in französischen und englischen Zeitschriften erschienen. Nach meiner Rückkehr aus Polen verließ ich für geraume Zeit meinen Wohnsitz im Gebirge und schloss mich Herrn von Hardenberg bei einer politischen Mission an, mit der er vom König kurz vor dem Basler Frieden beauftragt worden war. Ich folgte ihm zu den an den Rheinufern liegenden Armeen in Holland und in der Schweiz. Dies gab mir die Gelegenheit, die hohe Gebirgskette der Alpen, Tirol, Savoyen und den übrigen Teil der Lombardei zu besuchen. Selbst in diplomatischer Mission konnte es Humboldt nicht lassen, seine geografischen und geologischen Kenntnisse zu erweitern. In diese Zeit fällt auch die erste längere Begegnung mit Johann Wolfgang von Goethe in Jena, wo Friedrich Schiller wohnte. Humboldt hielt sich vom 14. bis zum 19. Dezember 1794 in Jena auf. Und beide Männer trafen sich, wie Humboldts Biografin Andrea Wulff schreibt, jeden Tag. Er nötigte uns in die Naturkunde, berichtete Goethe begeistert. Sie sprachen über Zoologie und Vulkane, über Botanik, Chemie und Galvanismus. Man könnte in 8 Tagen nicht aus Büchern herauslesen, was er einem in einer Stunde vorträgt, sagte Goethe. Auf die erste Begegnung folgten viele weitere. Offenbar verstanden sich die beiden Forscher von Anfang an blendend, denn Goethe interessierte sich sehr für die Naturwissenschaften. Und sie experimentierten zusammen. Bei einem weiteren Besuch im April 1795 in Jena setzte Humboldt seine galvanischen Versuche fort, die ihn in dieser Zeit sehr beschäftigten. Andrea Wolf? Eines Morgens legte Humboldt ein Froschbein auf eine Glasplatte und schloss nacheinander verschiedene Metalle, Silber, Gold, Eisen, Zink und so fort, an die Nerven und Muskeln an, erzeugte aber nur ein enttäuschend schwaches Zucken in dem Bein. Als er sich dann jedoch über sein Versuchsobjekt lehnte, um die Anschlüsse zu überprüfen, zuckte es so heftig, dass es vom Tisch hüpfte. Beide Männer waren verblüfft, bis Humboldt bemerkte, dass die Feuchtigkeit seines Atems die Reaktion ausgelöst hatte. Als die winzigen Tröpfchen seiner Atemluft die Metalle berührten, erzeugten sie einen elektrischen Strom, der wiederum das Froschbein bewegte. Noch nie zuvor habe er ein so magisches Experiment durchgeführt, meinte Humboldt. Denn als er über dem Froschbein ausgeatmet habe, sei es gewesen, als hätte er ihm Leben eingehaucht. Es war die perfekte Metapher für die Entstehung der neuen Biowissenschaften, der Wissenschaften vom Leben. Humboldt beließ es nicht dabei, Versuche mit Tieren zu machen. Er experimentierte auch mit dem eigenen Körper. Das war schmerzhaft und nicht ungefährlich. Für ihn aber wichtig, wie Jutta Müller-Tamm betont, die an der Berner Humboldt-Ausgabe mitgearbeitet hat. In seiner Experimentalpraxis spielt der eigene Körper eine wichtige Rolle als Untersuchungsobjekt und auch als Messgerät. Das ist nicht zu vernachlässigen. Der Galvanismus hat gerade hier die zentrale Rolle gespielt. Also Selbstexperimentation war im Rahmen dieser Erforschung der tierischen Elektrizität ein wichtiges Mittel bei allen, weil nämlich man die Stärke der Elektrizität durch Instrumente nicht messen konnte und bestimmte Wirkungen der galvanischen Kette, also auf die Nerven oder die Sinne, sich eben nur am eigenen Körper erkunden ließen. Auch andere wie Volta oder Achard oder Pfaff führten galvanische Selbstversuche durch. Wiederum muss man sagen, dass sich Humboldts Beitrag zur elektrophysiologischen Forschung tatsächlich durch die Drastik seiner fortgesetzten Selbstversuche auszeichnete. Humboldt hat sich beispielsweise durch Blasenpflaster gezielt Wunden am Rücken zugefügt, um dann am freigelegten Muskel oder am Nerven unterschiedliche Metallreize zu erproben. Dass er dann hieraus zunächst den irrigen Schluss zog, diese physiologischen Reaktionen seien Effekte einer spezifisch tierischen Elektrizität, das steht auf einem anderen Blatt. Seit Humboldt Johann Friedrich Blumenbach in Göttingen begegnet war, beschäftigte ihn die Frage, wie Leben entsteht. Blumenbach vermutete eine Lebenskraft und Humboldt griff diesen Gedanken auf. Oliver Lubrich, der Herausgeber der Berner Humboldt-Ausgabe, diese Frage allerdings, was macht das Leben aus? Gibt es eine Lebenskraft? Hat Humboldt interessanterweise im gleichen Jahr 1795, in dem er zu seinen Selbstversuchen zur gereizten Muskel- und Nervenfaser publiziert, auch in einem poetischen Text abgehandelt, in einem Beitrag in Schillers Zeitschrift Die Horen unter dem Titel Die Lebenskraft oder der rhodische Genius. Und das ist nun ganz bemerkenswert und zeigt uns Humboldt als sehr vielgesichtigen, facettenreichen Denker und Autor, der in diesem Text über die Lebenskraft in Schillers Horen sehr poetisch das Phänomen des Lebens in einer Allegorie fasst. Friedrich Schiller war wenig erbaut über Inhalt und Stil dieser Erzählung, veröffentlichte diesen Text aber dennoch im ersten Band seiner neu gegründeten Monatsschrift Die Horen. Humboldt und Schiller hatten sich in Jena kennengelernt. Da Schiller sowohl mit Goethe als auch mit Wilhelm von Humboldt befreundet war, hatte er offenbar die Erzählung des jungen Naturforschers nicht ablehnen können. Aber es blieb bei diesem einmaligen Versuch. Alexander von Humboldt veröffentlichte neben seiner wissenschaftlichen Prosa keine weitere Erzählung mehr. Bald schon ergaben sich auch neue Perspektiven für ihn. Durch den Tod seiner Mutter am 19. November 1796 erbten er und sein Bruder ein stattliches Vermögen. Alexander konnte endlich den Staatsdienst verlassen und sich auf seine große Reise vorbereiten. In seiner Lebensskizze von 1799 liest sich das so. Mit dem brennenden Verlangen, eine andere Weltgegend zu besuchen und sie mit Bezug auf die allgemeine Physik zu betrachten, nicht nur die Arten und Kennzeichen der Lebewesen, eine Übung, der man sich bisher allzu sehr gewidmet hatte, sondern auch den Einfluss der atmosphärischen Luft und ihrer chemischen Zusammensetzung auf die Lebewesen zu studieren, den Bau des Erdballs, die Beschaffenheit der Erdschichten in den am weitesten voneinander entfernten Ländern, mit einem Wort die großen Übereinstimmungen der Natur, wuchs in mir der Wunsch, den königlichen Dienst für einige Jahre zu verlassen und einen Teil meines Vermögens der Förderung der Wissenschaften zu widmen. Um mich angemessen auszurüsten für eine Reise mit so vielfältigen Zwecken, stellte ich eine Auswahl an erlesenen astronomischen und physikalischen Instrumenten zusammen. Zur genauen Bestimmung der astronomischen Lage der Orte, der Magnetkraft, der Abweichung der Kompassnadel, der chemischen Zusammensetzung der Luft, ihrer Elastizität, Feuchtigkeit und Temperatur, ihrer elektrischen Ladung und Transparenz, der Farbe des Himmels, der Temperatur des Meeres in großer Tiefe und so weiter. Dass Alexander von Humboldt der zweite Entdecker Amerikas werden würde, war keineswegs von vornherein ausgemacht. Und auch, dass er überhaupt nach Amerika reisen würde, war nicht der nächstliegende und allererste Plan. Humboldt versucht 1798 zunächst von Frankreich aus nach Nordafrika zu gelangen, um den Orient zu bereisen. Er wollte nach Nordafrika übersetzen, aber der napoleonische Feldzug nach Ägypten macht diese Pläne unmöglich, vereitelt sie und Humboldt muss umdisponieren. Das ist nun von besonderer Ironie, könnte man sagen, dass ebenso wie Kolumbus, also der erste Entdecker Amerikas, auch Humboldt, der sogenannte zweite Entdecker Amerikas, eigentlich in den Orient reisen wollte und nur zufällig, könnte man sagen, oder ersatzweise dann in der neuen Welt landet. Denn was tut er, als sich seine Pläne, in den Orient zu gelangen, zerschlagen? Er begibt sich nach Spanien und bekommt dort am Hof die Gelegenheit, dem König seine neue Idee vorzutragen, seinen Wunsch, die spanischen Kolonien in Übersee in Amerika zu bereisen. Und was ein sensationeller diplomatischer Coup zu nennen ist, der König erteilt ihm, dem Ausländer, dem aus einer protestantischen Region stammenden Wissenschaftler, diese weitreichende Vollmacht und das Visum für die Kolonien in Amerika. Auf seiner Reise in die spanischen Kolonien begleitete ihn der Arzt und Botaniker Aimé Bonpland, den er in Paris kennen und schätzen gelernt hatte. Oliver Lubrich? Bonpland als Arzt, man könnte sagen, es ist ja immer hilfreich, auf Fernreisen einen Arzt dabei zu haben. Und vor allem als Botaniker übernimmt arbeitsteilig im Forschungsteam gewisse Aufgaben. Bonpland führt ein Journal Botanique, das auch in Paris erhalten ist, in das die beiden, also vor allem Bonpland, Tausende von Arten systematisch eintragen, durchnummeriert und unter genauer Angabe des Zeitpunktes und des Ortes, an dem diese zu beobachten waren. Ein nach auch heutigem Standard sehr genaues, sehr modernes Feldforschungsdokument, das die botanische Erforschung Amerikas dokumentiert. Die spanische Krone erhoffte sich von Humboldt genauere Aufschlüsse über die Lage von Bodenschätzen und wie sie effektiver gefördert werden könnten. Als Bergbauspezialist hatte er sich einen Ruf erworben, der offenbar über die Grenzen Preußens gedrungen war. Sicher erwartete man in Madrid auch geografische Informationen, um die Gebiete weiter erschließen zu können, glaubt die Humboldt-Forscherin Ulrike Leitner von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die Länder waren nicht so unbekannt. Humboldt hat es auch nicht so wahrgenommen. Wir lesen Humboldt heute so, weil er oft als der zweite Entdecker Amerikas bezeichnet wird. Aber man meint damit der wissenschaftliche Entdecker. Es gab ja vorher schon erstens die Berichte der Conquistadoren und dann später verschiedene wissenschaftliche Expeditionen und auch viele Seekarten, spanische, französische und britische, aus der Zeit, die aber meistens eben nur von den Ländern wenig zeigten, eher die Küstenorte und Häfen, die eben wichtig für die Schifffahrt waren. Und außerdem waren sie oft ungenau und fehlerhaft. Und Humboldt legte eben großen Wert auf die Präzision seiner Messungen, neue Karten herzustellen. Am 5. Juni 1799 stach die spanische Korvette Pizarro mit Humboldt und Bonpland an Bord von La Coruña aus in See. Erstes Ziel waren die Kanarischen Inseln. Am 16. Juli 1799 erreichten sie Cumaná im heutigen Venezuela. Von dort ging die Expedition durch Südamerika, Kuba, Mexiko und in die Vereinigten Staaten. Am 30. Juni 1804 traten sie die Rückreise von Delaware aus an. Der Ertrag der fünfjährigen Reise war enorm. Bis zu seinem Tod beschäftigte sich Humboldt in Büchern und Aufsätzen mit der Auswertung seiner vielfältigen Forschungsergebnisse. In seinen Expeditionsberichten lieferte Humboldt aber nicht nur Zahlen und Fakten, sondern er versuchte immer, Stimmungen einzufangen, wie in seiner Betrachtung über das nächtliche Tierleben im südamerikanischen Urwald, die 1849 in der dritten Auflage seiner Ansichten der Natur erschien. Während wir 74 Tage lang auf einer wenig unterbrochenen Flussschifffahrt von 380 geografischen Meilen auf dem Orinoco bis seinen Quellen nahe auf dem Casiquiare und dem Rio Negro in ein enges Kanu eingesperrt waren, hat sich uns an vielen Punkten dasselbe Schauspiel wiederholt. Ich darf hinzusetzen, immer mit neuem Reiz. Es erscheinen, um zu trinken, sich zu baden oder zu fischen, gruppenweise Geschöpfe der verschiedensten Tierklassen. Mit den großen Säugetieren, vielfarbige Reiher, Palamedeen und die stolz einherschreitenden Hofo-Hühner. Hier geht es zu wie im Paradies. Es como en el paraíso, sagte mit frommer Miene unser Steuermann, ein alter Indianer, der in dem Hause eines Geistlichen erzogen war. Aber der süße Frieden goldener Urzeit herrscht nicht in dem Paradies der amerikanischen Tierwelt. Die Geschöpfe sondern, beobachten und meiden sich. Bei aller Begeisterung für das, was Humboldt sah und erlebte, bewahrte er sich auch seinen kritischen Blick. Seine Tagebücher legen davon Zeugnis ab. Die negativen Folgen des Kolonialismus und die menschenverachtenden Formen der Sklaverei wurde er später nicht müde anzuprangern. Als er am 1. August 1804 in Bordeaux eintraf, hielt er sich mit seinen Äußerungen aber noch zurück. Die Zeit schien noch nicht reif dafür. Denn weder das napoleonische Frankreich noch die spanische Krone waren bereit, ihre Kolonien und den Einsatz von Sklaven aufzugeben. In seinem Buch »Die Kunst des Reisens« beschrieb der britisch-schweizerische Schriftsteller Alain de Botton 2002, was Humboldt in Europa erwartete. Als Humboldt im August 1804 mit seinen südamerikanischen Befunden nach Europa zurückkehrte, wurde er von interessierter Seite regelrecht belagert und gefeiert. Sechs Wochen nach seiner Ankunft hielt er im Institut National de France vor gefülltem Saal den ersten Vortrag über seine Expedition. Er berichtete seinem Publikum davon, welche Wassertemperaturen er an den Küsten Südamerikas im Pazifik und im Atlantik gemessen hatte, stellte die 15 verschiedenen Affenarten vor, die er im Dschungel gefunden hatte. Er öffnete 20 Kisten mit Fossilien und Mineralien und viele drängten sich um das Podium, um sie zu betrachten. Das Bureau des Longitudes bat um eine Abschrift seiner astronomischen Beobachtungen, das Observatorium um eine Kopie seiner barometrischen Messungen. Er wurde von Chateaubriand und Madame de Stael zum Essen eingeladen und in die elitäre wissenschaftliche Gesellschaft von Arcueil aufgenommen, zu deren Mitgliedern Laplace, Berthollet und Gay-Lussac gehörten. In Großbritannien wurden seine Schriften von Charles Lyell und Joseph Hooker gelesen. Charles Darwin lernte längere Auszüge aus Humboldts Schriften sogar auswendig. Auch in den deutschen Staaten und besonders in Berlin, wo er im November 1805 nach seiner Italienreise eintraf, wurde er wie ein Held gefeiert und vom preußischen König zum Kammerherrn ernannt. Johann Wolfgang von Goethe, mit dem er in Jena mehrfach naturwissenschaftliche Experimente durchgeführt hatte, setzte ihm 1809 in seinem Roman »Die Wahlverwandtschaften« ein literarisches Denkmal. Im Haus eines reichen Barons im besten Mannesalter, wie es bei Goethe heißt, betrachtet die Pflegetochter Ottilie einen Band mit Stichen von Affen und ist entsetzt. In ihrem Tagebuch notiert sie: Wie man es nur über das Herz bringen kann, die garstigen Affen so sorgfältig abzubilden. Es gehört schon ein buntes, geräuschvolles Leben dazu, um Affen, Papageien und Mohren um sich zu ertragen. Manchmal, wenn mich ein neugieriges Verlangen nach solchen abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reisenden beneidet, der solche Wunder mit anderen Wundern in lebendiger alltäglicher Verbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer Mensch. Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen. Und die Gesinnungen ändern sich gewiss in einem Lande, wo Elefanten und Tiger zu Hause sind. Nur der Naturforscher ist verehrungswert, der uns das Fremdeste, Seltsamste mit seiner Lokalität, mit aller Nachbarschaft jedes Mal in dem eigensten Elemente zu schildern und darzustellen mag. Wie gern möchte ich nur einmal Humboldten erzählen hören. Der Wunsch, Humboldten erzählen hören, sollte noch lange unerfüllt bleiben, denn der aus Amerika zurückgekehrte war schon 1807 nach Paris gegangen, wo er im engen Kontakt mit den führenden Naturwissenschaftlern seiner Zeit stand. Berlin war gegen die Hauptstadt Frankreichs eine zurückgebliebene Provinz. In Paris lernte Humboldt den 15 Jahre jüngeren Astronomen und Physiker François Arago kennen, mit dem ihn bald eine intensive Freundschaft verband. Als Arago 1853 in Paris gestorben war, verfasste Humboldt einen Nachruf, den er als Einleitung der deutschen Ausgabe von Aragos sämtlichen Werken voranstellte. Die Anzahl und die Mannigfaltigkeit der Arbeiten Aragos, welche die Physik des Himmels und der Erde in gleicher Weise zum Gegenstand haben, werden eines Tages der Aufgabe, sein Leben zu erzählen, große Schwierigkeiten entgegenstellen. In allen diesen Untersuchungen begegnet man demselben Scharfsinne, demselben Eifer, die Wissenschaft zu fördern, aber auch derselben Zurückhaltung und derselben Mäßigung in der Aufstellung hypothetischer Erklärungen. Arago nimmt durch den Umfang und die Mannigfaltigkeit seiner Kenntnisse eine Stelle unter den hervorragendsten Geistern ein, deren sich die Wissenschaft rühmt. Seit 1827 lebte Humboldt wieder in Berlin. Der König, dessen Kammerherr er ja war, hatte ihn zurückgerufen und zum wirklichen Geheimen Rat ernannt. Der lange Aufenthalt Humboldts in Paris war in Berlin nur mit Murren akzeptiert worden. Denn in den 20 Jahren seit 1807 hatte sich einiges ereignet. Napoleon hatte Europa überrollt und war dann vernichtend geschlagen worden. Der Wiener Kongress hatte der Expansion Frankreichs zwar Einhalt geboten, aber die Ressentiments gegen den westlichen Nachbarn waren in den deutschen Staaten geblieben. Einen so prominenten Forscher wie Humboldt, der seine großen Werke zudem noch auf Französisch veröffentlichte, sah der preußische König nur ungern in Paris. Für Berlin war Humboldt eine Sensation. Oliver Lubrich? Humboldt kehrt nach Berlin zurück und hält öffentliche Vorträge in der Singakademie, dem heutigen Maxim-Gorki-Theater, die sogenannten Kosmos-Vorträge, die zu gesellschaftlichen Ereignissen wurden. Er hatte ein Verständnis von Wissenschaft, das diese in der Gesellschaft verortete. Er wollte wissenschaftliche Erkenntnisse demokratisch vermitteln. Heute würden wir sagen, popularisieren. Also nicht im Elfenbeinturm forschen, sondern seine Beobachtungen diskutieren, öffentlich zur Diskussion stellen und unter die Leute bringen, denn sie waren nie beschränkt auf den Geltungsbereich einer bestimmten Disziplin, sondern standen immer auch in einem gesellschaftspolitischen Horizont. Also Humboldt ging es darum, beispielsweise die Erkenntnisse der Naturwissenschaften zu vermitteln und auch ihre symbolische, ihre politische Dimension geltend zu machen. Etwa die Frage, ob Amerika ein jüngerer oder unreifer Kontinent sei, geologisch betrachtet, hatte auch politische Bedeutung. Wie sollte sich Europa zu seinen Kolonien oder zu seinen ehemaligen Kolonien verhalten? Gibt es ein Anrecht darauf, diesen Kontinent zu beherrschen, oder sollte er seine Unabhängigkeit erlangen? Geologie und Politik hingen zusammen. Aber Humboldt hielt nicht nur Vorträge für die Berliner Bevölkerung. Er sprach auch in der Berliner Universität und vor Akademiemitgliedern. So eröffnete er am 18. September 1828 die Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte. Der Hauptzweck dieser Gesellschaft ist die mündliche und darum mehr anregende Auswechslung von Ideen. Sie mögen sich als Tatsachen, Meinungen oder Zweifel darstellen. Die Gründung freundschaftlicher Verhältnisse, welche den Wissenschaften Licht, dem Leben heitere Anmut, den Sitten Duldsamkeit und Milde gewähren. Wer golden die Zeit nennt, wo Verschiedenheit der Ansichten oder wie man sich wohl auszudrücken pflegt, der Zwist der Gelehrten geschlichtet sein wird, hat von den Bedürfnissen der Wissenschaft, von ihrem rastlosen Fortschreiten ebenso wenig einen klaren Begriff als derjenige, welcher in träger Selbstzufriedenheit sich rühmt, in der Geognosie, Chemie oder Physiologie seit mehreren Jahrzehnten dieselben Meinungen zu verteidigen. Die Gründer dieser Gesellschaft haben im wahren und tiefen Gefühl der Einheit der Natur alle Zweige des physikalischen Wissens, des Beschreibenden, Messenden und Experimentierenden innigst miteinander vereinigt. Nur unter Männern, welche Gleichheit der Studien zueinander hinzieht, sind mündliche Diskussionen möglich. Ohne diese Art der Erörterung, ohne Ansicht der gesammelten, oft schwer zu bestimmenden und darum streitigen Naturkörper, würde der freimütige Verkehr wahrheitssuchender Männer eines belebenden Prinzips beraubt sein. Ein gutes halbes Jahr nach dieser Rede erhielt er die Einladung für eine Expedition in den Ural und nach Sibirien. Die russische Regierung und der Zar versprachen sich von dem erfahrenen Bergbauspezialisten Aufschlüsse über Bodenschätze in dieser Region und eine Verbesserung der bisherigen Förderung. Dafür boten sie ihm jede Hilfe an. Humboldt war begeistert, sagt der Berliner Osteuropa-Historiker Karl Schlögel. Es gibt verschiedene Bemerkungen in den Briefen, die er aus Russland abgeschickt hat, dass damit eigentlich mit dieser Reise nach Eurasien ein Traum seiner Jugend in Erfüllung gegangen ist. Er hätte immer gerne auch die Berge des Kaukasus sehen wollen. Oder als er am Irtysch ankommt, also diesem ungeheuer großen sibirischen Fluss, fühlt er sich an den Orinoco erinnert. Oder wenn er durch die Steppen südlich des Ural prescht auf den Pferden und auf der Kalesche, fühlt er sich erinnert an das Durchmessen der Llanos, also der Ebenen in Südamerika. Es gibt immer wieder Hinweise auf so etwas, dass die russische Reise komplementär zur amerikanischen Reise steht. Und der tiefere Grund ist, glaube ich, seine Vorstellung, dass wenn man auf die andere Seite des Erdballs geht, man Aufschlüsse bekommt über den inneren Zusammenhang der Erde. Die Expedition durch Russland, von der er im Dezember 1829 zurückkehrte, war die letzte große Forschungsreise Alexander von Humboldts. Wie sein Bruder Wilhelm, der als Sprachforscher, Bildungsreformer und Staatsmann wirkte, blieb er fortan bis auf wenige kleinere Reisen in Berlin, verehrt und geachtet von allen Bürgern. Wilhelm war, wie Oliver Lubrich meint, viel mehr Preuße als Alexander und hatte lange seinem König als Diplomat und Minister gedient. Er konnte nicht verstehen, warum sich sein Bruder so lange in Paris aufgehalten hatte, in der Hauptstadt des Landes, das gegen Preußen einen blutigen Krieg geführt hatte. Das trübte das Verhältnis der beiden bisweilen. Aber als Wilhelm am 8. April 1835 mit noch nicht mal 68 Jahren in Tegel starb, war Alexander tief bestürzt. An seinen Freund Arago schrieb er: Ich habe das Unglück gehabt, vorgestern Abend meinen Bruder zu verlieren. Ich befinde mich in der größten Niedergeschlagenheit. Im tiefen Schmerz denkt man an die, welche uns am teuersten sind. Ich fühle mich etwas erleichtert, indem ich dir schreibe. Wir haben ihn 10 Tage lang sterbend gesehen. Die Schwäche hatte seit mehreren Wochen furchterregend zugenommen. Ein fortwährendes Zittern hatte sich seiner Glieder bemächtigt. Aber die Denkkraft hatte ihre ganze Energie behalten. Er arbeitete ohne Unterlass. Er ist an einer Brustentzündung gestorben. mit schmerzlichem Scharfblick das Fortschreiten des Übels beachtend. Es war eine hohe Intelligenz und eine Seele voll Erhabenheit und Adel. Ich fühle mich sehr verlassen. Doch hoffe ich noch in diesem Jahr das Glück zu haben, dich zu umarmen. Seinen Brief verstand Humboldt als Nachruf. Er wurde erstmals am 2. Mai 1835 von einer walisischen Zeitung veröffentlicht und dann von verschiedenen, auch deutschen Blättern nachgedruckt. Über das Verhältnis der Brüder zueinander sagt Oliver Lubrich: Man könnte Alexander und Wilhelm von Humboldt in gewisser Hinsicht als komplementär beschreiben. Der Naturforscher einerseits, der Sprachwissenschaftler andererseits, der internationale und der eher preußische Akteur. Aber es gab auch vieles, das sie miteinander verband. Alexander von Humboldt etwa versorgte seinen Bruder Wilhelm mit Material, mit Beobachtungen zu den Sprachen der indigenen Amerikaner, die dieser als Linguist in seine eigenen Überlegungen einbeziehen konnte. Alexander von Humboldt gab nach dessen Tod Wilhelm von Humboldts Kavi-Werk, das Werk über die Kavi-Sprache, heraus. Und er gab dessen Sonette heraus. Das heißt, er kümmerte sich um den wissenschaftlichen und literarischen Nachlass seines Bruders. Noch vor dem Tod seines Bruders hatte Alexander von Humboldt begonnen, an seinem fünfbändigen Kosmos zu arbeiten, der Summe seines Forscherlebens. 25 Jahre lang, seit 1834, schrieb er an dem Werk, das erst nach seinem Tod vollendet werden sollte, aber dann ein internationaler Bestseller wurde und bis heute geblieben ist. Der Kosmos, Humboldts letztes Buch, folgt einem ganz verrückten oder, wie er selber sagt, tollen Plan, die ganze Welt in einem Buch darzustellen. Er beginnt bei den entferntesten Regionen des Alls und nähert sich dann wie in einer imaginären Weltraumreise allmählich der Erde an, bis er diese schließlich beschreibt, zunächst panoptisch im Überblick und dann die Geographie, die Geologie, die Pflanzen, die Tiere und schließlich den Menschen. Diesen Plan hat er im ersten Band des Kosmos bereits skizziert, gewissermaßen in einer Kurzfassung, und er führt ihn dann im dritten, vierten und dem fragmentgebliebenen fünften Band aus. Der Teil, zu dessen Ausführung Humboldt nicht mehr gekommen ist, weil er vorher verstorben ist, ist genau jener, in dem er sich mit den Tieren und den Menschen beschäftigt hätte. Und zwar in der für ihn charakteristischen historisierenden Perspektive. Das heißt, wie bewegen sich Pflanzen über die Welt, über die Erde, pflanzengeografisch? Wie verbreiten sich Tiere? Und wie verhält es sich mit der Anthropologie? Man könnte nun pointiert sagen, genau damit beschäftigt sich sein großer Nachfolger Charles Darwin. Und Darwins Werk über den Ursprung der Arten erscheint im selben Jahr, 1859, als Humboldt stirbt. Und für Darwin werden genau diese Disziplinen und Fragen wichtig, die Humboldt im Kosmos nicht mehr hat behandeln können. Während Humboldt an seinem Kosmos schrieb, gingen im März 1848 in Berlin die Bürger auf die Straße, um demokratische Rechte einzufordern. König Friedrich Wilhelm IV. Reagierte mit Härte und ließ auf die Protestierenden schießen. Am 22. März wurden 183 getötete Revolutionäre unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zu Grabe getragen. Humboldt schloss sich dem Trauerzug an. Er hatte nach der Regierungsübernahme durch Friedrich Wilhelm IV. Große Hoffnungen auf den Monarchen gesetzt und war, wie Ulrike Leitner von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften betont, enttäuscht und deprimiert. Nach der Übernahme der Regierung durch Friedrich Wilhelm IV. 1840 sah er erstmal die ersten Handlungen des neuen Königs, die Amnestie politischer Gefangener, Lockerung der Zensur, Beendigung der Demagogenverfolgung und so weiter, sehr positiv. Und das weckte natürlich große Erwartungen, auch bei vielen anderen, die aber zunehmend enttäuscht wurden. Humboldt sprach sich zwar für demokratische und konstitutionelle Forderungen des Volkes aus, war aber gegen die gewalttätigen Ausartungen. Er nannte in einem Brief, das Zitat habe ich gefunden, nannte er die rote Pest der Radikalen. Also er war wirklich gegen rohe Gewalt auf den Straßen. Er wollte eben diese Veränderung durch Reformen. Aber er verstand auch, warum diese Unruhen auf den Straßen so in Gewalt ausarteten. Er schrieb das eben dem falschen, zögerlichen Handeln des Monarchen und der unfähigen Ministerien zu. In seinen letzten Lebensjahren war Humboldt, so seine Biografin Andrea Wulff, zusehends vereinsamt. Trotz all der Aufmerksamkeit fühlte Humboldt sich häufig von seinen Zeitgenossen isoliert. Zeitlebens war Einsamkeit seine treueste Begleiterin. Nachbarn berichten, dass sie den alten Mann oft auf der Straße sahen, wenn er in den frühen Morgenstunden die Spatzen fütterte, und dass tief in der Nacht ein einsames Licht in seinem Fenster flackerte, während er am vierten Band des Kosmos arbeitete. Humboldt ging immer noch gerne jeden Tag spazieren und war häufig zu sehen, wie er mit gesenktem Kopf langsam im Schatten der hohen Bäume über die Prachtstraße unter den Linden schlenderte. Wenn er im Potsdamer Stadtschloss beim König war, ging er den kleinen Hügel, unseren Potsdamer Chimborazo, wie er sagte, zur Sternwarte hinauf. Kurz vor seinem Tod ließ Humboldt einen, wie er es nannte, Ruf um Hilfe in die berlinischen Nachrichten setzen, der weltweit übersetzt und mehr als 100-mal nachgedruckt wurde. Leidend unter dem Drucke einer immer noch zunehmenden Korrespondenz, fast im Jahresmittel zwischen 1600 und 2000 Nummern, Briefe, Druckschriften über mir ganz fremde Gegenstände, Manuskripte, deren Beurteilung gefordert wird, Auswanderungs- und Kolonialprojekte, Einsendung von Modellen, Maschinen und Naturalien, Anfragen über Luftschifffahrt, Vermehrung autografischer Sammlungen, Anerbietungen, mich häuslich zu pflegen, zu zerstreuen und zu erheitern und so weiter. Leidend unter solchem Drucke versuche ich einmal wieder, die Personen, welche mir ihr Wohlwollen schenken, öffentlich aufzufordern, dahin zu wirken, dass man sich weniger mit meiner Person in beiden Kontinenten beschäftige und mein Haus nicht als ein Adresskomptoir benutze. Dabei bei ohnedies abnehmenden physischen und geistigen Kräften mir einige Ruhe und Muße zu eigener Arbeit verbleibe. Möge dieser Ruf um Hilfe, zu dem ich mich ungern und spät entschlossen habe, nicht lieblos gemissdeutet werden. Berlin, 15. März 1859. Alexander von Humboldt. Am 6. Mai 1859 starb Humboldt in seiner Wohnung in der Oranienburger Straße 67. Seine Trauerfeier im Dom war ein Staatsakt. Seine letzte Ruhe fand Humboldt im Park von Schloss Tegel, das Theodor Fontane auf seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg besuchte. Die vielleicht eigentümlichste und fesselndste Stätte dieser an besonderem und abweichendem so reichen Besitzungen ist die Begräbnisstätte. Der Geschmack der Humboldtschen Familie, vielleicht auch ein höheres noch als das, hat es verschmäht, in langen Reihen eicherner Särge den Tod gleichsam überdauern und die Asche der Erde vorenthalten zu wollen. Das Fortleben im Geiste sicher durfte ihr Wahlspruch sein, Erde zu Erde. Kein Mausoleum, keine Kirchkrypta nimmt hier die irdischen Überreste auf. Ein Hain von Edeltannen friedigt die Begräbnisstätte ein und in märkisch-tegischem Sande ruhen die Mitglieder einer Familie, die wie kaum eine zweite diesen Sand zu Ruhm und Ansehen gebracht. Alexander von Humboldts unbekannter Kosmos. Kapitel 1. Humboldts Welt. Ein biografisches Porträt. Feature von Hans Sarkovitsch. Es sprachen Birgitta Asheuer, Friederike Ott, Moritz Bliquet, Reinhard von Stolzmann und als Alexander von Humboldt Ulrich Nöten. Ton und Technik Roland Grosch, Melanie Inden, Ursula Potyra und Mike Weißzack. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019.